Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Es gibt Themen, die hätte ich mir nicht ausgesucht. Da wäre ich einfach nicht drauf gekommen. Hätte ich gesagt, da traust du dich nicht ran, das ist so kompliziert, das lässt du lieber weg. Aber wenn ich dann natürlich merke, dass es Leute gibt, die sich dafür, tatsächlich dafür interessieren, dann gut, dann mache ich es eben. Die heutige Sendung führt uns 10.000 Lichtjahre weit weg, führt uns gleichzeitig in die tiefsten Tiefe der Materie. Und um ein Stichwort zu nennen, an das Sie sich dann hoffentlich später erinnern, es geht heute um Konditorphysik. Es geht um Quark. Nee, es geht um Quarks. Also um mehr Quark. Also mehrere Quark. Ich fange lieber gleich an. Was sind Quarksterne, ist das Thema. Ja? Es soll nämlich, so hieß es, Sterne geben, die aus Quarks bestehen. Ja? Was sind bitteschön Quarksterne? Ach, manchmal denke ich mir bei diesen Themen, manchmal sind wir sehr weit weg von der Erde. In dem Fall also ganz besonders weit. Das heißt, wir sind immer noch in der Milchstraße, 10.000 Lichtjahre. Gut, ist schon eine Menge weit weg von der Erde, aber ist für einen Astronomen noch nicht das Ende der Welt. In 10.000 Lichtjahren gibt es ein Objekt, das sich nicht so verhält, wie wir es eigentlich erwarten würden. Von welchem Objekt ich rede? Ach so, ja, Entschuldigung. Es geht um einen Supernova-Überrest. Im Jahr 1181 ist ein Stern explodiert, weil er das Ende seiner Fahnenstange, hätte ich fast gesagt, seines Fusionsapparates erreicht hat. Er ist nämlich bei Eisen angekommen und bei Eisen, jenseits von Eisen, kann eine Kernfusion keine schweren Elemente mehr erzeugen, sondern die schweren Elemente, naja, also nur um das kurz zu erwähnen, die schweren Elemente aus Eisen entstehen dann, wenn der Stern explodiert, wenn er so heiß wird, dass auch die schweren Elemente im Stern erzeugt werden können, in diesem kosmischen Alchemiker, diesen riesengroßen Sternen. Und wenn also dann im Kern Eisen erreicht ist, und überhaupt nichts mehr geht mit der Fusion, wenn er seine ganze Energie verloren hat durch Strahlung und durch Neutrinos und so weiter, dann bricht der Stern unter seinem eigenen Gewicht zusammen, aber durch diesen Eisenkern kommt er nicht durch und die Hüllen springen zurück und er explodiert. Was dann übrig bleibt von so einem explodierten Stern, ist sein Kern. Dieser Kern ist unglaublich zusammengeschrumpft, während der Ursprungsstern Millionen Kilometer groß war, bleibt von dem Kern nur was übrig, was vielleicht 30 Kilometer groß ist im Durchmesser, ne, vielleicht auch ein bisschen mehr, und aus einer Form von Materie besteht, die völlig absurd ist, von der wir uns überhaupt keine Vorstellung machen können. Da wiegt ein Tennisball davon, so viel, ich habe es neulich ausgerechnet, deswegen kann ich es so schön erzählen, ein Tennisball von der Materie dieser Sternleiche ist so schwer wie eine Million Großseetanker, ja. Also unglaublich dichtes Material, eine ungeheure Dichte, die da zusammengepresst ist. Und dabei passieren Dinge, die uns erschüttern müssen. Denn sie erzählen uns etwas über den Aufbau der Materie oder, um es mit Faust zu sagen, sie erzählen uns etwas über die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält. Die Frage nach dem Zustand der Materie bei diesen unglaublich hohen Dichten führt uns zur Frage nach den Quarksternen. Fangen wir ganz einfach an. Wenn wir eine Gaswolke haben, ja, Gas ist klar, normale Atome und die fliegen da durch. Deren Druck ist im Wesentlichen bestimmt durch die Anzahl der Teilchen pro Volumen und die Temperatur. Wenn die eine hohe Geschwindigkeit haben, also eine hohe Temperatur, dann sausen die da durch und haben den hohen Druck. Wenn wir viele Teilchen davon haben, haben wir auch einen hohen Druck und so weiter und so weiter. Temperatur sagt also etwas darüber, wie der Druck ist. Wenn wir aber jetzt im Stern zum Beispiel, wenn der unter seinem eigenen Gewicht zusammengefallen ist, die Teilchen so nah aneinander bringen, dass sie nicht mehr nur miteinander stoßen, sondern dass sie auch was davon merken, dass sie ja Quantensysteme sind, dann beginnt sich ein neues Kapitel der Gesetzbücher aufzuschlagen. Während in einem normalen Gas die normalen Gasgesetze noch alles geregelt haben, beginnt bei dieser ganz hohen Dichte, beginnen die Gesetze der Quantenmechanik zu wirken. Und die Quantenmechanik, das ist wie ein neues Schulheft, neue weiße Seite, da werden ganz neue Regeln aufgeschrieben, denn da kommt es nicht darauf an, welche Geschwindigkeit ein Teilchen hat, sondern es kommt nur noch darauf an, wie hoch die Anzahl der Teilchen pro Volumen ist. Wenn die sich sehr nahe kommen, dann ist es völlig wurscht, wie heiß sie sind. Dann kommt es nur noch darauf an, dass ein Ausschließungsprinzip existiert, das Paulische Ausschließungsprinzip, das man ad hoc eingeführt hat, weil man einfach es brauchte, um zu erklären, wie gewisse Phänomene funktionieren, dass man nicht aus ersten Prinzipien in der Quantenmechanik alleine ableiten kann, dass da sagt, Teilchen mit einem nicht ganzzahligen Spin ist der Eigendrehimpuls des Teilchens, das sich da dreht, dass Teilchen nicht in einem gleichen Zustand mit einem anderen Teilchen sein können. Man kann es auch so formulieren, es gibt das Pauli-Hotel. In diesem Hotel gibt es nur Doppelzimmer. Und in diesem Doppelzimmer können sich die Teilchen nur so ins Bett legen, dass der eine am Kopf, seine Füße am Kopf des anderen hat. Die sind also immer so belegt. Ein Doppelzimmer neben dem anderen. Und da spielt die Temperatur überhaupt keine Rolle mehr. Selbst wenn die noch so eine hohe Temperatur haben, die können sogar die Temperatur null haben, das spielt überhaupt keine Rolle. Der Druck wird jetzt nur noch dadurch verursacht, dass man die Größe dieser Doppelzimmer kennt und damit ist es aus. Kleiner, enger kann man die Teilchen nicht mehr zusammenpressen. Und das ist der Grund dafür, weshalb Materie nicht unter der Schwerkraft zu einem schwarzen Loch wird, sondern solange diese Überreste eines explodierten Sterns noch nicht zu schwer sind, dieser Pauli-Druck, diese Größe dieser Doppelzimmer, das ganze Ding stabilisiert. Was passiert nun da in diesem sogenannten Neutronenstern? Darum geht es nämlich zunächst einmal. Wir pressen, bei dieser ganz hohen Dichte, pressen sich die Elektronen in den Atomkern hinein. Oh lieber Gott, also ein Atom, wenn das Atom so groß ist wie das Olympiastadion, dann ist der Atomkern ein Reiskorn am Mittelpunkt des Anstoßkreises. Ja? So sind die Größenverhältnisse. Jetzt muss man sich vorstellen, dass das Olympiastadion schrumpft auf die Größe eines Reiskorns zusammen. Die Elektronen werden da hineingepresst, es bilden sich Neutronen heraus. So dachte man, das sei die letzte Stufe, das heißt gewissermaßen die letzte Stufe vor dem Reich der schwarzen Löcher. Dass also Neutronensterne die letzte, fast hätte ich gesagt, die letzte Tankstelle vor der Autobahn sind, dass Materie sich nicht weiter verdichten kann als bis zu den Neutronen. Tja, aber dann stellte man fest, Neutronen bestehen aus Quarks. Aus Quarks. Und zwar aus zwei Down-Quarks und einem Up-Quark. Das spielt jetzt keine Rolle, wieso man die so nennt. Wichtig ist, dass man seitdem weiß, seitdem man viele Experimente gemacht hat, wo man Neutronen zerschlagen hat, Protonen zerschlagen hat, dass tatsächlich die Bestandteile des Atomkerns, nämlich die Protonen und die Neutronen, aus Quarks bestehen, aus zwei Sorten. Also Neutron, DUD, down, up, down, und Proton, up, up, down. UDU und DUT sozusagen. Diese Quarks hat man in Experimenten entdeckt. Man weiß, dass sie da sind. Das hat natürlich Konsequenzen. Wollen wir erstmal kurz gucken. Also, ich sagte ja eben schon, Größenverhältnis Olympiastadion Reiskorn. Ja, der Reiskorn ist der Atomkern, das Olympiastadion ist der Atom. Die Quarks sind noch 10.000 Mal kleiner als dieses Reiskorn. Und diese Teilchen setzen die Atombausteine, die Nukleonen, die Kernbausteine zusammen. Dann kann man sich natürlich die Frage stellen, kann es sein, dass es Sterne gibt, die eben noch weiter schrumpfen können. Also wo die Neutronen nicht der letzte Stand der Dinge sind, sondern wo die Materie so stark zusammengepresst wird, dass sie in Quarks zerlegt wird. Der Hammer wäre, dass man dann praktisch zwischen Neutronenstern und schwarzen Löchern noch eine weitere Form von stabiler, außerordentlich exotischer, aber stabiler Materie gefunden hätte. Und diese Quarksterne wären kleiner als Neutronensterne, denn die Quarks können ja noch enger zusammengepresst werden als Neutronen. Und deswegen natürlich könnten sie sich auch schneller drehen. Neutronensterne werden ja häufig im Universum beobachtet als Pulsare. Die strahlen also eine gewisse Strahlung ab, wie so ein Leuchtturm. Die drehen sich wie verrückt. Und die maximale Drehenergie von Neutronensternen führt auf eine Drehperiode von einer Millisekunde. Also mit anderen Worten, ja, das dreht sich in einer Millisekunde, in einer tausendstel Sekunde einmal um seine eigene Achse. Das hat man lange Zeit gesucht nach Sternen, die sich vielleicht schneller, also nach Sternleichen muss ich ja sagen. Neutronenstern ist eigentlich der falsche Ausdruck. Eigentlich müsste es heißen Neutronensternleichen, nicht? Also Sternleichen, denn es sind ja übrig geblieben. Es sind ja die Leichen von Sternen, die ihr Leben längst ausgehaucht haben. Also Neutronensterne drehen sich nicht schneller als eine Millisekunde. Man hat lange gesucht, ob es vielleicht Pulsare gibt, die sich schneller drehen, wo also die Periode der Strahlung noch kleiner ist als eine Millisekunde. Bis jetzt hat man keins entdeckt. Aber in den letzten Monaten tauchten neue Daten auf. Und diese Daten ließen zumindest, sagen wir mal, eine Möglichkeit zu, die man vorher noch nicht hatte. Nämlich die Möglichkeit, dass diese neuen Daten, zum Beispiel in dem Objekt CASS, was 10.000 Lichtjahre von uns entfernt ist, Cassiopeia A, dass in diesem Objekt innen drin sich eine Leiche befindet, die vielleicht ein Quarkstern sein könnte. Warum? Naja, mal gucken. Also, wenn so ein Stern kollabiert, also auch ein Neutronenstern, wenn der also endgültig in sich zusammengefallen ist, dann hat er natürlich eine hohe Temperatur. Die Theorien sagen, diese, je jünger ein Neutronenstern ist, umso heißer muss er sein. Ist doch klar, ne? Der kühlt sich ja ab, weil er strahlt ja ab, nicht? Und möglicherweise hat er auch noch ein bisschen Neutrino-Emissionen, das heißt, er verliert Energie und dabei muss die Temperatur systematisch in den Keller gehen. Nun können Röntgenbeobachtungen die Temperatur von Neutronensternen messen. Ne? Der Neutronenstern in diesem Objekt, was 10.000 Lichtjahre von uns entfernt ist, ist ungefähr 1000 Jahre alt. Im Jahr 1181 ist dieses Ding explodiert. Woher weiß man das? Na, zunächst mal kann man sich den Überrest angucken, kann sich anschauen, wie sich da alles von dem Zentrum wegbewegt. Das sind also riesige Stoßfronten, Stoßwellen, die sich da in das Universum hinausbewegen und dabei übrigens nur am Rande bemerkt, schwere Elemente, die der Stern erbrütet hat, ins Universum zurückgibt, sodass eines Tages vielleicht in der Umgebung dieses Sterns sich eine Gaswolke bildet. In dieser Gaswolke sind schwere Elemente drin, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff. In dieser Gaswolke kann vielleicht ein Stern entstehen, um diesen Stern herum kann vielleicht Planeten entstehen und so weiter. Vielleicht gibt es eines Tages Leben. Naja, ist eine andere Geschichte. Gut, also dieser Stern ist 1181 explodiert, der Neutronenstern hat sich gebildet und deswegen, auch hier wieder die Auseinandersetzung zwischen Theorie und Experiment, hatte man einen Erwartungswert, was die Temperatur dieses Sterns betrifft. Man wollte nämlich, man meinte, wenn wir diesen Stern beobachten im Röntgenbereich, dann müssten wir ein klares Signal entdecken. Hat man aber nicht. Der scheint viel kälter zu sein. Klarerweise kamen sofort die Quarkstern-Theoretiker auf den Plan und haben gesagt, ja, hier haben wir einen Quarkstern, denn wenn wir die Neutronen weiter zusammenpressen und dabei die Quarks frei werden und einen neuen Stern bilden, dann werden so viele Neutrinos dabei freigegeben, dass die Neutrinos, diese kleinen Teilchen, sofort die Energie nach außen transportieren und den Stern massiv abkühlen, nicht? Das ist momentan noch völlig in der Diskussion und niemand weiß so genau, um was für ein Objekt es sich bei diesen komischen eiskalten Neutronenstern eigentlich handelt oder ob es ein Quarkstern ist. Ein anderes Objekt allerdings, und darauf will ich eigentlich hinaus, das auch zeigt, da muss man verdammt aufpassen bei den Beobachtungen, da handelt es sich um einen Neutronenstern, der nun Röntgenstrahlung zeigt. Also, ich meine, es gibt viele Neutronensterne, die Röntgenstrahlung zeigen. Vor allen Dingen solche, die gepulste Röntgenstrahlung zeigen. Die Pulsen, ja, richtige Röntgenpulse jagen die raus. Dieser Neutronenstern allerdings hat ein thermisches Spektrum. Also die Strahlungsverteilung der Röntgenstrahlung ist thermisch. Das ist das zweitbeste, für die Experten, das zweitbeste gemessene Planck-Spektrum im Universum. Dieser Neutronenstern hat also eine thermische Oberfläche, die strahlt Röntgenstrahlung ab. Temperatur 2 Millionen Grad, ungefähr. So. Kann auch ein bisschen heißer sein. Ich glaube aber 2 Millionen Grad. Doch, stimmt. So, okay. Aus der Größe oder aus der Abstrahlcharakteristik dieses Planck-Spektrums lässt sich nun ausrechnen, wie groß ist das Gebiet, das strahlt. Dieses Gebiet ist nur 11 Kilometer groß. Müssen Sie sich mal überlegen. Ich hatte noch gar nicht gesagt, wie weit das Objekt weg ist. Das wusste man nicht so genau. Zwischen 190 und 420 Lichtjahren. Ne? Aber mit dem mittleren Wert war man auf 11 Kilometer angekommen. 11 Kilometer ist aber viel zu klein für einen normalen Neutronenstern. Der sollte 30 Kilometer groß sein, vielleicht sogar ein bisschen größer. Ja? Deswegen meinte man zunächst, oh, wir haben hier einen zweiten Fall für einen Quarkstern. Auch einen, der so wahnsinnig zusammengeschrumpft ist, der aber komischerweise immer noch heiß geblieben ist. Während der andere ja, für den anderen war es ja gerade das Argument, die Tatsache, dass man keine Röntgenstrahlung sieht, sei da ein Argument für einen Quarkstern, weil der seine Energie viel schneller verliert als ein normaler Neutronenstern. Sind Sie noch da? Nö, wir sind gleich zu Ende. Also wir haben es gleich geschafft. Also dieses zweite Objekt, bei dem man diese Röntgenstrahlung gefunden hat, das ist gar nicht die ganze Oberfläche des Sterns, die sich da in der Strahlung äußert, sondern es ist nur sein Pol. Nur der Pol ist heiß. Und inzwischen hat man seine Entfernung auch genauer gemessen und siehe da, alles ist gut. Das zweite Objekt ist also mit Sicherheit kein Quarkstern. Es bleibt immer noch ein Objekt übrig, von dem wir nicht wissen, ob es sich um einen Quarkstern handelt oder nicht. Wir gucken weiterhin. Es zeigt sich aber auch hier bei dieser Untersuchung von zwei unterschiedlichen Sternen, die Kunst, weise zu sein, ist die Kunst zu wissen, was man übersehen hat.